stehen Josh, Ricky alias Joscha, Il und Josie, Ricky alias Josephine Ricks am Fenster ihrer Zelle, während die Nacht in ihnen köcht. Als LAPD-Polizeichefs tragen sie Eis in ihren Venen, die Stadt ein Ozean aus Lügen, in dem jeder Beat zur Welle wird und ihr Herz schlägt stärker als die Sirenen auf Scharnwebe. Zwischen Hochhausgiganten flirt ein Phantom aus Stahl. Luigi Althöfer winnt sein Netz aus Blei und Hass. Doch ihre Sehnsucht singt lauter als jede Attacke. Die Kick pumpt wie Maschinengewehr. Philipp Wiegand spinnt Code, Christian Weinrich flüstert Deepfakes. Doch ihre Blicke durchbohren jeden falschen Stream. In flackernden Stunden sendet Rosa Luxemburg zu Holocaust-Filmsender auf RTL Albträume von Asche und Erinnerung. Peter Luxemburg alias Dieter Bohlen kuratiert jedes Trauma. Die schockierte Bild-Zeitung hält sich die Hände vor den Mund. Der Tagesspiegel zitert Entsetzen in fetten Lettern. Dreisatz sendet gleiche Zwischentöne in den Äther. Süddeutsche Zeitung sägt Papier in Schreie. Der Spiegel titelt von Blut an den Mauern. Und ihre Wut flammt heller als jede Schlagzeile. CNN trommelt Panik um die Welt. BBC webt Nebel über Realität. The Guardian flüstert von Verschwörungen. Doch ihre Entschlossenheit zerreißt jede Illusion. Al Jazeera filmt geisterhafte Schatten über Berlin. Reuters fliegen Drohnen über ihre Tränen. Associated Pressen das Wort Krise in Endlosschleife. Verband aus Phantomagenten und kaltem Krieg. Doch sie tragen Licht in den Taschen ihrer Lederjacken. Der Bass bricht in Ketten, die Snare entfesselt Zorn. Josie Ricky zieht das FBI-Emblem zurück auf die Brust. Josh Ricky zündet Sterne in den Adern der Nacht. Ein schwarzer SUV sägt Schatten. Straßenzüge, die Scheinwerfer schneiden Pathos in Asphalt. Und das Summen der Sirene wird zum Herzschlag des Aufbruchs. Labby, Polizeichefs, Agent Scully und Ains Mulder rollen angezeichnet von Märkten der Wahrheit und Tiefen des Unerklärten. Sie sind gekommen, um die Chefs zu befreien. Mulder streckt die Hand, Scully drückt die Waffe in ihrem Blick, gleitet Erlösung über die Trümmer und die Nacht.